Wo hatte ich dich eigentlich her? Ete, ey, ich weiß es nicht mehr. Ich war jung und du warst schön. Irgendwie kann sowas gehen. Denken spielte keine Rolle. Und es zählte nur das tolle Gauner, Gaukler, Gammler, Klon oder tiefste Depression. Wenig haben wir vollbracht. Unsere Zeit war ja die Nacht. Unser Tag war müdes Suchen. Unsere Tat war frohes Fluchen. Doch wovor du heute bangst, damals kannten wir nie Angst. Tod und Teufel, Rohling, Feiner, frei wie wir, war nirgendeiner. Träume waren in jenem Leben vergessbar, doch nie aufzugeben. Denn ein fernes Ziel bedrückt, nur bis das Vergessen glückt. Wer kann treu sich selber sein? Müllers Kuh und mein bist du, alles ist mir einerlei. Eins, zwei, drei und du bist frei. Mensch, Ete, Ete, Ete, Ete, so sieht's aus. Wie wir waren, so konnten wir nicht bleiben. Was für ein Riesentag Zeit unter uns, mussten wir den hinaufsteigen. Mensch, Ete, Ete, Ete, Ete, wie wir wurden, mussten wir so werden. Menschen voller Erdbeschwerden, zwischen verloren gehen und siegen. Warum konnten wir nicht lernen fliegen? Wir waren doch so nah dran, was ich heute kaum noch glauben kann. Endet Großes wieder klein, und der Wilde endet fein, und der Edle wird gemein, soll es so gerechte sein? Wo hatte ich dich eigentlich her? Wer beschenkte mich so sehr? Welch ein Zufall war dein Glück für mich, halb verruchtes Stück. Jugend wie im Film verflimmert, damals hat uns nichts bekümmert. Auf den Friedhof gingen wir, du mit Wein und ich mit Bier. In der jüngst gegrabenen Gruft hatten wir noch reichlich Luft und wir dachten, stirb und werde. Und mein Schoß war der der Erde. In dem fremden Auto drin war die Luft dreimal so dünn. Ach, wie fruchtbar kann man sein, dann wusch uns ein Brunnen rein. Träume waren in jenem Leben vergessbar, doch nie aufzugeben. Die Polenta hat gelacht, etwa so war jede Nacht. Wer kann wie ich selber sein? Müllers Kuh und mein bist du, alles ist mir einerlei. Eins, zwei, drei und du bist frei. Wie verlor ich, Ete, dich? Wer ließ eigentlich wen im Stich? Wer ließ eigentlich wen in Ruhe? Müllers Esel, Müllers Kuh. Neulich habe ich dich gesehen, vor dem Kreiskulturhaus stehen. Disco und Folklore immerzu, und der Leiter, der warst du. Nach Hause fuhrst du im Trabant, alles ist nur zu bekannt. Doch ich bin ja auch nicht besser, stumpf sind jetzt auch meine Messer. Gebrochen sind sie nicht, in uns brennt noch altes Licht. Was waren das für schlimme Sachen, anhalt ich und muss laut lachen. Träume waren in jenem Leben vergessbar, doch nie aufzugeben. Das alles nimmt uns keiner weg, nicht die Liebe, nicht den Dreck. Wer kann wie ich selber sein? Müllers Kuh und weg bist du. Weißt du noch das schwarze Loch? Ja, verdammt, du weißt es noch. Mensch, Ete, Ete, Ete, Ete, so sieht's aus. Wie wir waren, so konnten wir nicht bleiben. Was für ein Riesenberg Zeit unter uns, mussten wir den hinaufsteigen. Mensch, Ete, Ete, Ete, Ete, wie wir wurden, mussten wir so werden. Menschen voller Erdbeschwerden, zwischen verloren gehen und siegen. Warum konnten wir nicht lernen fliegen? Wir waren doch so nah dran, was ich heute kaum noch glauben kann. Endet Großes wieder klein, und der Wilde endet fein, und der Edle wird gemein. Soll es so gerecht sein?